Das war die englische Gruppe Wire mit A Touching Display. Unter dem Harvest-Banner sind unzählige, auch nicht englische Bands erschienen. Jan Ackermann, Focus, Triumvirat, ja selbst die Scorpions. Anfang der 80er erschien unter dem Harvest-Label auch die Solo-Platte des Ken-Mitglieds Holger Tschukai. Auf seine Art und Weise auch ein visionäres Werk.